Erhobene. Das ganze Heer der Engel gehorcht dir, unser Gott. Halleluja. Und wir gehorchen dir, deine Kinder, Herr. Die Armee Gottes hier auf der Erde gehorcht dir, weil du bist der hoch erhobene Herr der Heerscher. Halleluja. Halleluja. Und ich habe wirklich den Eindruck, dass Gott in dieser Zeit der Herr der Heerscharen wie Heerschau hält. Kennst du den Begriff Heerschau? Wenn der König Heerschau hält, dann lässt er seine Armee vor sich her defilieren sozusagen und schaut, ob alles am richtigen Platz ist. Und schaut, ob jeder seinen Platz eingenommen hat. Und schaut, ob jeder voll dabei ist. Schaut, ob jeder in der richtigen Herzenshaltung steht, in Einheit steht. Ja, in der Armee ist wichtig, dass Einheit herrscht. Und ich habe so den Eindruck, dass wirklich Gott, auch gerade ganz speziell, auch unter euch Glory Life Schülern allesamt, ob ihr jetzt live hier seid oder über Livestream, aber dass Gott wirklich so eine Heerschau hält, weil er in dieser Zeit, weil er wirklich eine stärkere, größere Herrlichkeit vorbereitet, die er manifestieren will hier auf der Erde. Und damit es passieren kann, wir haben es vorher schon im Gebet auch gehört, damit es passieren kann, ist wichtig, dass jeder am richtigen Platz ist. Es ist wichtig, dass jeder seinen Platz einnimmt, den Gott für ihn zugedacht hat. Es ist wichtig, dass jeder Einzelne steht im Geist. Und es ist wichtig, dass jeder Einzelne vom Herzen her ausgerichtet ist im Geist. Halleluja. Und so bete ich, Vater, gerade jetzt in dieser Herrlichkeit, in dieser Gegenwart, streck einfach deine Hände aus, erheb deine Stimme auch mit im Gebet, Herr. Herr, wir beten, dass jeder einfach in dieser Zeit wirklich seine Position einnimmt, Herr, so wie du es bestimmt hast. Dass jeder auf seinem richtigen Platz steht, Herr. Herr, wo es notwendig ist, dass Dinge zurechtgerückt werden, wo es notwendig ist, dass Dinge umpositioniert werden, Herr. Da tu das, Herr, sodass wirklich jeder am richtigen Platz steht, Herr, für die größere Herrlichkeit, Herr. Dass jeder in der Gemeinde in der richtigen Position ist, Herr. Im richtigen Dienst, Herr. So dass er voll und ganz die Wolke der Herrlichkeit aufnehmen kann. Vater, ich bete, Herr, dass jeder Einzelne optimal positioniert ist, Herr. Ich bete, Herr, auch, Herr, dass du jeden Einzelnen optimal positionierst, was das Herz angeht, Herr. Herr, die richtigen Prioritäten des Herzens, Herr. Halleluja, Herr. Sprich zu deinen Kindern in dieser Zeit über die richtigen Prioritäten, Herr. Sprich zu uns über Reinheit des Herzens, Herr. Sprich zu uns über Freiheit des Herzens, Herr. Herr, sodass wir keine Altlasten versuchen, in diese neue Zeit mitzunehmen. Keine Altlasten versuchen mitzunehmen in die größere Herrlichkeit. Es wird nicht funktionieren, Herr. Herr, reinige unsere Motive, Herr. Reinige unsere Herzenshaltungen, Herr. Herr, befreie uns von jedem weisen Geist, Herr, von jedem Rest von weisen Geist in unseren Seelen, Herr. Halleluja, Herr. Herr, lass uns wirklich stehen, Herr. Jeden Tag neu stehen, Herr, bedeckt mit deinem Blut, Herr. Das Vergangene bedeckt, Herr, die Sünde bedeckt, Herr. Herr, sodass wir wirklich stehen können in deiner Herrlichkeit, Herr. Dass wir stehen können und dass wir aufnehmen können, Herr. Oh, die Substanz des Himmels, Herr. Dass es nicht an uns abprallt oder abgleitet und dass es uns auch nicht umhaut, Herr. Herr, sondern dass wir wirklich genau in einer Linie sind mit dem, was du jetzt vom Himmel her freisetzt, Herr. Danke, dass du diese Heerschau hältst und dass du schaust in jedem Einzelnen von unserem Leben, Herr. Dass du schaust bei jedem Einzelnen. Und es ist wichtig, dass du auch immer, gerade jetzt in dieser Zeit, ich glaube, das Wichtigste ist, dass du den Heiligen Geist fragst. Bin ich richtig positioniert? Ist mein Herz richtig positioniert? Bin ich richtig eingefügt in den Leib, in der richtigen Art und Weise? Bin ich am richtigen Platz? Bin ich auf dem richtigen Weg, ja, der Zurüstung, des Weiterkommens? Ich glaube, dass ein paar hier sind und auch über Livestream zuschauen. Und Gott hat tatsächlich schon seit längerer Zeit zu dir immer wieder gesprochen, dass du deinen Platz noch klarer einnimmst. Aber du hast bisher irgendwie, du hast noch nicht richtig den Hintern hochbekommen sozusagen. Ja? Weil er hat zu dir gesprochen in Bezug auf dein Engagement, er hat zu dir gesprochen in Bezug auf deinen Dienst. Vielleicht hat er zu dir gesprochen, einen Dienst zu starten, oder er hat zu dir gesprochen, einfach dich noch mehr reinzugeben in den Leib Christi, in die Gemeinde, in das Werk Gottes, in die Bewegung des Heiligen Geistes. Oder er hat zu dir gesprochen über deine Prioritäten, wirklich sein Reich an erste Stelle zu stellen. Und weißt du, jetzt ist nicht die Zeit, das auf die lange Bank zu schieben, was er zu dir gesagt hat. Wir haben jetzt am Dienstag haben wir gehört von jemandem, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, der gepredigt hat, gesagt, die lange Bank ist das liebste Möbelstück des Teufels. Das ist echt genial, ja. Die lange Bank ist das Lieblingsmöbelstück des Teufels. Weißt du, es ist jetzt nicht die Zeit, ich spreche zu dir über Livestream, ich spreche zu dir live, es ist nicht die Zeit, Dinge, die der Heilige Geist dir gesagt hat, auf die lange Bank zu schieben. Auch Dinge, wo er vielleicht dein Herz angestoßen hat in Bezug auf Reinigung, Freisetzung. Weißt du, wenn du immer noch rumläufst und sagst, ja, ich habe da noch diese Altlast, ja, ich habe noch diese Prägung, ja, ich habe noch diese Verletzung einfach, ja, ich habe einfach noch dieses Trauma und so weiter. Weißt du, dann ist jetzt nicht mehr die Zeit, einfach das nur immer dir wieder bewusst zu machen, sondern jetzt ist die Zeit, damit zu handeln. Jetzt ist die Zeit, es loszuwerden. Jetzt ist die Zeit, es hinter dir zu lassen, sodass du klar positioniert bist und dass du stehen kannst in diesem Haus der größeren Herrlichkeit, dass du deinen Platz einnehmen kannst. Also schieb es nicht auf die lange Bank. Schieb es nicht auf das liebste Möbelstück des Teufels. Halleluja. Sondern ich sage dir, jetzt ist die Zeit, deinen Platz einzunehmen. Und jetzt ist die Zeit, dich zu positionieren. Jetzt ist die Zeit, dich rufen zu lassen. Der Herr der Heerscharen hält Heerschau. Und er sagt, sind sie auf dem Platz? Und weißt du, wie bei einer echten Heerschar auch, wenn der Heerführer sieht, hey, Moment mal, die Stelle da ist ja unbesetzt. Dann sagt er zu seinem Unterheerführer und sagt, sag mal, wo ist denn der Rekrut sowieso? Wo ist denn der und der? Und dann stellt sich raus, ach, der hat sich verspätet, der ist noch zu Hause, hat sich nicht rechtzeitig angezogen oder was immer. Was glaubst du, was da los ist? Es ist nicht so gut in der Armee. Amen. Das kommt nicht so gut, sowas. Verstehst du? Und genau so ist es bei Gott. Weißt du, er ist der Herr der Heerscharen. Es ist nicht so, dass alles beliebig ist. So, ja, ach, wir machen einfach nur so ein bisschen, wir krummeln noch ein bisschen so weiter, pimpeln noch ein bisschen so weiter und irgendwann mal wird dann schon der Zeitpunkt vielleicht kommen. Nein, ich sag dir, jetzt ist die Zeit. Verschieb die Freiheit deiner Seele nicht auf die lange Bank. Verschieb deine Positionierung, die Gott dir gezeigt hat, nicht auf die lange Bank. Verschieb dein Engagement, das Gott dir gezeigt hat, den Dienst, den Gott dir gezeigt hat, nicht auf die lange Bank, sondern jetzt ist die Zeit. Der Herr, der Heerscharen hält Heerschau und er schaut rum und sagt, hey, alle Mann am Platz, alle Frau am Platz, alle am Platz, positioniert mit dem richtigen Herzen. Weißt du, er will kommen mit seiner Herrlichkeit wie nie zuvor. Amen. Die Frage ist, findet er Söhne und Töchter, findet er ein Volk, findet er ein Heer, das bereit ist? Halleluja. Ich glaube daran. Weißt du, Psalm 110, Vers 3 ist eine wunderbare Verheißung. Da heißt es, mein Volk ist voller Willigkeit am Tage meiner Macht. Amen. Sag mal, ich bin willig. Herr, ich nehme meinen Platz ein in deiner Armee. Ich schiebe Entscheidungen nicht mehr auf die lange Bank. Ich bin nicht mehr länger passiv, sondern ich gehe voran. Ich nehme meinen Platz ein. Ich ergreife den Dienst, den du mir gezeigt hast. Ich füge mich ein in den Leib Christi an der richtigen Stelle. Und ich setze meine Prioritäten ganz neu, so wie du mir es gezeigt hast. In Jesu Namen. Halleluja. Ja, das sind auch einige, denen Gott schon gezeigt hat und gesagt hat, hey, du musst deine Prioritäten noch klarer setzen. Vielleicht hat er dir gezeigt, hey, du wohnst gar nicht so weit weg, anstatt über Livestream in der Schule zu sein, sei live dabei. Weißt du, dann tu das. Lass nicht, gib nicht wieder der Bequemlichkeit Raum und sag, ja gut, heute mal nicht oder was auch immer. Weißt du, Gott hat dir Dinge gezeigt. Verschieb das nicht. Ordne deine Prioritäten. Vielleicht hat er dir gezeigt, dass du einen Ortswechsel vornehmen sollst, ja, um einfach voll in dem zu gehen, was Gott möchte. Weißt du, dann schieb's nicht auf die lange Bank. Vielleicht hat er generell darüber gesprochen, einfach über dein engagiert sein hier vor Ort oder in einer anderen, im Glory House oder in einem Glory Life Zentrum oder wo auch immer du einfach bist, hat zu dir gesprochen. Weißt du, dann setz jetzt die Prioritäten. Amen. Setz jetzt die Prioritäten. Er hat vielleicht zu dir gesprochen, du bist vielleicht Live-Schüler, und er hat zu dir gesprochen, hey, sei wirklich mindestens 2/3 der Abende live vor Ort dabei, ja, stell dich drauf, ja, verstehst du? Nimm es wahr. Das andere ist Fleisch, verstehst du? Und auf Fleisch liegt kein Segen. Amen. Sondern wenn Gott gesprochen hat, wenn er dir Prioritäten gezeigt hat, dann mach dies, mach das, triff die Entscheidung, sei entschieden. Sag mal, ich bin entschieden. Ah, voller Feuer, voller Klarheit. Der Teufel bekommt mich nicht in Lauheit. Der Teufel bekommt mich nicht auf seine lange Bank. Dieses Möbelstück ist bei mir ausrangiert. Es kommt heute Abend auf den Sperrmüll. Amen. Amen. Halleluja. Seid ihr entschieden? Preist den Herrn. Amen. Sag mal zu deinen Nachbarn, hast du die lange Bank schon auf den Sperrmüll geschoben? Getragen. Halleluja. Du über Livestream, hast du die lange Bank auf den Sperrmüll getragen? Vielleicht sagt er dir schon lange, hey, sei live hier vor Ort. Tu die lange Bank weg und tu, was er dir gezeigt hat. Und sei da klar, sei da dran, gib dem Teufel keinen Raum. Halleluja. Preist den Herrn. Amen. Amen. Ihr Lieben, lasst uns die Plätze einnehmen. Halleluja. Gott will uns optimal positionieren und er will uns optimal aktivieren. Und deswegen bist du in dieser Glory Life Schule. Ein wesentlicher Bestandteil dieser Glory Life Schule ist Aktivierung. Nicht nur Lehre, sondern Aktivierung. Und heute Abend in dieser ersten Stunde werden wir ein weiteres Mal eine Gabe aktivieren, die sehr selten aktiviert wird im Leib Christi und auch sehr selten gebraucht wird, nach meiner Beobachtung jedenfalls. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es Kreise, in denen sie mehr gebraucht wird, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall glaube ich, dass es eine super Gabe ist, die Gott benutzen will, um den Leib Christi aufzubauen. Und das ist die Gabe, oder das sind eigentlich zwei Gaben, Paulus spricht davon, 1. Korinther 12, die Gabe der Sprachenrede mit Auslegung oder die Gabe der Sprachenrede und die Gabe der Auslegung von Sprachenrede. Und zwar Sprachenrede im Unterschied zu Sprachengebet, das wir alle haben sollten und wo wir alle immer praktizieren sollen, das Sprachengebet. Die Sprachenrede ist eine Rede vor der Gemeinde oder zu einzelnen Geschwistern. Eine Sprachenrede, sie bedarf der Auslegung. Amen. Wie von euch erinnern sich an das Zeugnis von Katie? Nein, stimmt, ihr könnt euch nicht erinnern, das war beim Pastorentreffen, stimmt. Okay. Aber das ist interessant, da hat sie erzählt, wie sie im Gefängnis war und sie hat von einer Frau ein prophetisches Wort bekommen. Es war eine Prophetin, die zu ihr in die Nachbarzelle kam und dann hat sie ihr durch den Lüftungsschacht, durch das prophetische Wort weitergegeben und hat gesagt, okay, bist du bereit, das prophetische Wort zu empfangen? Und Katie hat gesagt, ja, ich bin bereit. Und dann hat sie und dann hat sie in 2 Minuten in Sprachen geredet, was Sprachenrede, und dann hat sie gesagt, alles klar. Und die Katie hat gesagt, und Auslegung? Und dann die Prophetin so, hat sie es nicht verstanden, okay. Und dann hat sie es ausgelegt und dann hat sie prophezeit, ja, und dann konnte sie was damit anfangen. Verstehst du, deswegen ist es so wichtig, Sprachenrede mit Auslegung. Amen. Irina wird es heute Abend aktivieren, hört gut zu und vor allen Dingen seid voll dabei, auch hier über Livestream, auch bei der Aktivierung. Irina wird es euch gleich sagen, wie es geht. Also, gebt mir mal einen kräftigen Applaus. Halleluja. Amen. Ihr kriegt heute was zu tun. Halleluja, freut ihr euch schon? Das Gute ist, die Söhne freuen sich, wenn sie was zu tun kriegen. Das ist ja auch was Gutes. Halleluja, ich möchte im ersten Teil nochmal drauf eingehen, auf die Bedeutung und die Wichtigkeit der Sprachenrede, weil das eine der wichtigsten, bedeutendsten Gaben ist, die Gott uns gegeben hat. Und die Sprachen, das Sprachengebet, genau, nicht das jetzt, nicht Sprachenrede mit Auslegung. Es ist auch sehr wichtig, das werden wir heute Abend üben. Aber das Sprachengebet, das, sag mal, das präjudiziert, das davor kommt, das werden wir auch davor tun. Wir werden in Sprachen erst beten und dann werden wir in Sprachen reden und dann auslegen. Halleluja, das ist eine gute Reihenfolge. Aber ich möchte euch nochmal das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen über Sprachengebet auch. Halleluja. Man kann auch aus dem Sprachengebet natürlich immer, das haben wir auch schon gemacht, in das prophetische Reden hineingehen. Also du betest in Sprachen, du betest in Sprachen, das ist jetzt keine Sprachenrede, sondern Gebet, und daraus kannst du dann auslegen. Prophezeien, genau. Also Prophezeien, das Aufschreiben, eine Prophetie weitergeben, nachdem du in Sprachen gebetet hast. Und warum ist Sprachengebet so wichtig? Warum brauchen wir das? Also ich weiß, es fällt mir gerade ein, John G. Lake, der hat gesagt, als er gefragt wurde, glaube ich, was das Wichtigste ist für diese vielen Heilungen, die er gesehen hat, für Erweckungen, die er gesehen hat. Und da meinte er das Sprachengebet. Ohne das wäre das alles nicht, Azusa Street und so weiter, diese ganzen Sachen, wenn alle nicht passiert. Also Halleluja, wer möchte Erweckung sehen? Wir beten in Sprachen, okay? Und lass dich nicht davon abbringen und nicht in Vergessenheit, lass nicht in Vergessenheit geraten, sondern bitte den Heiligen Geist, einfach immer erinnere mich dran, in Sprachen zu reden. Dass ich wirklich immer, möglichst ständig, möglichst immer in Sprachen rede. Dass es mir so in Fleisch und Blut übergeht, dass ich das permanent einfach mache. Und ich glaube, das ist möglich. Wenn wir das wollen, dann geht das. Halleluja. Weil, was sind die Vorteile von Sprachengebet? Sprachengebet verbindet uns direkt mit Gott. Ja, wir beten direkt zu Gott. Wir beten unmanipulierte Gebete. Ja, wenn wir auf Deutsch beten, ja, da ist immer noch unser Wille, ob was wir so gerne haben wollen und wünschen und so weiter. Ich sage nicht, dass es immer falsch ist und schlecht ist und manipuliert ist, nein. Aber da können noch Anteile der Seele drin sein, weil wir das hier so gern wollen und so. Aber wenn wir in Sprachen beten, dann sind das reine Gebete, weil sie aus dem Geist kommen. Sie kommen aus dem Geist. Wir können auch unsere Zukunft durch Sprachengebet in Existenz rufen. Unsere weiteren Wege, deshalb ist es gut, und das haben wir schon machen wir auch am Anfang des Jahres, dass wir auch da viel in Sprachen reden, auch in dieser Daniel-Fastenzeit, auch in den Abenden hier, um die Zukunft in Existenz zu rufen. Halleluja. Und Sprachengebet bringt uns einfach auf eine andere Ebene. Halleluja. Weg von dieser natürlichen, irdischen Ebene, alles im Sichtbaren, alle Umstände und so weiter, die du so siehst. Du fängst an, in Sprachen zu beten, und ich glaube, das haben alle schon erlebt, und du merkst, bupp, schon bist du höher. Bist höher, bist im Geist, siehst die Sachen plötzlich ganz anders, weil du im Geist bist. Also an dem Ort, der unser Zuhause ist. Halleluja. Und plötzlich, das, was so schwierig, kompliziert und so weiter aussah, plötzlich merkst du, das löst sich, das wird einfacher, es wird irgendwie leichter, du wirst entspannter. Und was Paulus ja auch schreibt, wir werden auferbaut. Das ist eine Gabe, mit der wir geistlich auferbaut werden. Halleluja. Alles in 1. Korinther 14 nachzulesen. Also Erbauung wollen doch alle, oder? Wer möchte erbaut sein? Bete in Sprachen. Und du darfst dich nie mehr beschweren, dass du nicht erbaut bist. Es bringt uns in den übernatürlichen Bereich. Es dehnt uns, ja? Also da können wir die Zeltpflöcke weit stecken. Du siehst plötzlich weites Land, ja, wo du vielleicht vorher noch eng gesehen hast. Häuschen, Gärtlein und so weiter. Siehst du plötzlich weit, weil der Geist kommt rein. Der Geist, der Wind des Geistes bläst hinein, und du siehst plötzlich, wie Gott sieht. Du siehst plötzlich, dass dieses ganze Land brennt im Feuer. Halleluja! Und auch die Schweiz und auch Österreich. Und Europa. Du siehst es, weil wir werden geweitet durch das Sprachengebet im Geist. Es ist auch Schutz im Sprachengebet. Also ich denke, viele haben es auch erlebt, du merkst, du gehst an irgendeine komische dunkle Ecke vorbei oder so, und automatisch fängst du an, in Sprachen zu beten. Es ist wie ein Schutzraum um dich herum, dass der Feind dich nicht sieht, dass der Feind dir nichts tun kann. Also achte auf diese Impulse auch, geh dem nach. Also wenn du spürst auch dieses Drängen des Heiligen Geistes, in Sprachen zu beten, vielleicht sollst du für eine andere Person beten, die gerade in höchster Not ist, die vielleicht einen Unfall haben könnte, wenn du nicht beten würdest. Und einen Unfall hatte, und jetzt musst du beten, dass sie sofort wiederhergestellt ist. Das Amen. Achte auf diese Impulse. Gib dem nach, wenn du spürst, ne, dieses Drängen ist da. Oder du denkst an eine Person, bist irgendwie unruhig, Einfach bet einfach in Sprachen, weil oft wissen wir es nicht im Verstand. Ja, keine Ahnung, was mit der Tante Agathe ist. Ja, könnt ihr alles sein. Aber geh dem nach, bete in Sprachen und du wirst die reinsten Gebete und starke Gebete, die wirklich die Dinge umdrehen, wirst du beten. Halleluja. Das ist so. Und ein paar Sachen. Sie haben Studien gemacht. Ich liebe Studien auch. Und da haben sie ein paar Sachen rausgefunden, auch wirklich wissenschaftlich, die passieren, wenn wir in Sprachen beten. Und eine Sache haben sie rausgefunden, dass diejenigen, die in Sprachen beten, also mehr in Sprachen beten, auch nicht nur mal, dass die emotional stabiler sind. Also wenn du sagst, boah, ich brauche mehr emotionale Stabilität, bete einfach mehr in Sprachen. Sag, Herr, Halleluja, danke, dass du mich daran erinnerst und ich stelle mich drauf und ich danke dir, dass ich emotional stabiler werde. Was sie auch herausgefunden haben, ist, dass der Hypothalamus aktiviert wird und der ist mit dem Immunsystem verbunden und mit unserem Herzen. Und das Immunsystem, Halleluja, wird zu 30% geboostet, wenn wir in Sprachen beten. Also gerade jetzt auch Winterzeit, kratzt vielleicht ein bisschen im Hals kurz. Immunsystem wird zu 30% geboostet. Und das Herz ist auch mehr verbunden mit dem Herzschlag. Also Halleluja, für ein gesundes Herz, bete in Sprachen, bete viel in Sprachen und dein Herz bleibt gesund. Übrigens auch das Geistliche, weil das Sprachengebet ist jetzt nicht nur für das natürliche Herz, sondern auch, wo wir noch Wunden haben, wo noch Verletzungen sind, wo noch irgendwelche Sachen sind, an die wir selber gar nicht so drankommen, unbewusst. Durch das Sprachengebet werden auch diese Sachen geheilt. Es ist echt Hammer, ja? Es ist echt Allround-Talent. Halleluja, bist du froh, dass du in Sprachen betest? Oh, ich hoffe, oder betet jemand noch nicht in Sprachen? Dann beten wir für dich. Jeder soll in Sprachen beten, auch für die Aktivierung, die wir dann vornehmen wollen. Eine Studie war noch, das möchte ich auch noch sagen, fand ich auch total interessant. Die haben zwei Gruppen gemacht. Eine Gruppe, die in Sprachen betet, eine Gruppe, die nicht in Sprachen betet. Und kurz darauf haben sie beiden Grammatikübungen gegeben. Und die Gruppe, die in Sprachen betete, hat diese Übung viel besser gekonnt. Sie konnten die Struktur der Grammatik viel besser ergreifen. Das ist übernatürlich, ne? Es ist wirklich der Hammer, ne? Also es macht auch einen Boost im Hirn. Und ordnet. Also auch, die haben auch Leute, die draußen rumliefen und da haben Vögel gezwitschert und alle möglichen Geräusche waren da und haben sich das Gehirn angeschaut von denen, die in Sprachen beten und die Gehirne von denen, die in Sprachen beteten, haben das alles in eine Ordnung gebracht. Also es ist Chaos eigentlich von den vielen verschiedenen Tönen und Geräuschen kam in Ordnung. Also unser innerer Mensch kommt in Ordnung, wird ausgerichtet und auch das Gehirn. Also es ist wirklich gewaltig. Ich finde es stark. Ja, also das finde ich motiviert nochmal sehr, das wirklich anzuwenden, das nicht einfach in der Ecke liegen zu lassen, naja, mal alles Vierteljahr oder so oder im Gottesdienst, sondern wirklich beim Autofahren, beim Zähneputzen ist ein bisschen schwierig vielleicht, aber beim Fließbandarbeiten oder was auch immer. Ja, also putzen, ja, bügeln, Halleluja, Autowaschen. Genau, also bei allem können wir in Sprachen reden und immer mehr. Ich glaube, je mehr wir das wirklich tun, umso mehr wird unser innerer Mensch stark, werden wir stark im inneren und im äußeren Menschen. Also ich finde das wirklich total gewaltig. Und jetzt wollen wir heute Abend, ja, in Sprachen reden, ja, was nochmal etwas anders ist als in Sprachen beten und diese Sprachenrede dann auslegen. Der Paulus hat uns diese wunderbare Stelle gegeben in 1. Korinther 14, 1 folgend. Ich lese sie euch nochmal vor. Und genau, gerne zum Mitschreiben. Da heißt es, strebt nach der Liebe, eifert aber nach den geistlichen Gaben, besonders aber, dass ihr prophezeit. Denn wer in einer Sprache redet, redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott oder betet. Denn niemand versteht es, im Geist aber redet er Geheimnisse. Wer aber prophezeit, redet zu den Menschen zur Erbauung, zur Ermahnung und Tröstung. Wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Wer aber weissagt, erbaut die Gemeinde. Ich möchte aber, dass ihr alle in Sprachen redet. Mehr aber noch, dass ihr prophezeit. Wer aber prophezeit, ist größer, als wer in Sprachen redet. Es sei denn, dass er es auslegt, damit die Gemeinde Erbauung empfängt. Also diese Gabe der Sprachenrede plus Auslegung ist für uns selber auch, können wir selber für uns, aber sie ist auch sehr stark eine Gabe, die ganze Gemeinde auferbauen soll. Also eine wichtige Gabe, muss man sagen, ja. Halleluja. Und ich glaube, ja, wir werden das jetzt wunderbar üben miteinander, dass wir in diese Gabe einsteigen, sie aus uns hervorkommen lassen, glauben. Was hat Jesus in Johannes 10, 27 gesagt? Er sagte, meine Schafe hören meine Stimme. Halle, bist du sein Schaf? Wir sind seine Schafe, also hören wir seine Stimme. Und das ist eine Sache des Glaubens. Sag nicht, oh, ich höre nicht seine Stimme und nie und habe noch nie gehört. Das kann überhaupt nicht sein, weil du spätestens, als du dich bekehrt hast, hast du dieses innere Reden gehabt, oh, entscheide dich für Jesus. Und sonst hast du schon sehr oft die Stimme gehört. Manchmal nehmen wir es nicht wahr und wir hören sie viel öfter, als wir das eigentlich denken oder wahrnehmen. Also wir hören sie alle. Und du sollst annehmen und glauben und dich darauf stellen, ich höre die Stimme Gottes. Und heute Abend höre ich die Stimme Gottes und ich werde eine Sprachenrede bekommen und ich werde sie auslegen. Halleluja. Weil Gott hat diese Gabe für uns. Paulus sagt, eifert nach den geistlichen Gaben. Also wir eifern danach, auch nach dieser Gabe, in Sprachen zu reden, nicht nur zu beten, sondern zu reden und sie auch auszulegen, damit die Gemeinde erbaut wird. Halleluja. Jeder möchte, dass die Gemeinde erbaut wird. Die Gemeinde braucht Auferbauung. Wie machen wir das jetzt konkret? Bist du bereit? Halleluja. Wir werden es so machen, dass jeder sich einen gemütlichen Platz sucht, vielleicht einen Stuhl zwischen sich lässt oder so, damit jeder frei ist, die Sprachenrede zu praktizieren. Du kannst auch rumlaufen und in Sprachen beten. Wir werden zuerst in Sprachen beten. Dann wird es einen Stopp geben und dann werden wir in Sprachen reden. Was ist der Unterschied? In Sprachen beten, ich kann es euch vormachen mal, in Sprachen beten ist einfach das ist Sprachengebet. Wenn ich jetzt in Sprache rede, auch bewusst, um eine Auslegung zu bekommen, dann hört sich das mehr an schon wie Sätze. Shaka pason torata, lesheto, lesendere tapa, shekapara, sitala braschen, shekabarada. Zum Beispiel, hört ihr den Unterschied? Das ist noch strukturierter, es wäre mehr wie ein Satz, aber jeder kann das. Ja, wenn du in Sprachen beten kannst, dann kannst du auch in Sprachen reden. Und diese Sprachenrede gilt es dann auszulegen und wir werden den Herrn bitten, nachdem wir in Sprachen gebetet haben, und uns wir werden in Sprachen reden, eine kurze Zeit, und dann werden wir den Herrn bitten, Herr, gib mir eine Auslegung dafür. Für mich im ersten Schritt, für mich selber, und dann werde ich einfach im Glauben losreden. Und dann kannst du dir dein Handy nehmen, da reinreden, oder du kannst es aufschreiben, was du aus dem, was du selber genau geredet hast, heraushörst. Das Gute ist, es ist ja eine Auslegung. Ja, es ist nicht eine wörtliche 1:1 immer Übersetzung, sondern es ist eine Auslegung. Halleluja, also es kann noch länger sein, es kann noch mal kürzer sein, es ist eine Auslegung. Wir empfangen, und was wir empfangen, normalerweise ist einmal Lobpreis, wenn wir in Sprachen reden, kannst Lobpreis empfangen, du kannst einen Bibelvers empfangen oder auch mehrere, oder du kannst ein direktes Reden Gottes zu dir empfangen. Das sind normalerweise die Dinge, die wir beim Sprachenreden empfangen. Und genauso, wir werden das dann im zweiten Schritt machen, wir es dann, dass jemand nach vorne geht, eine Sprachenrede weitergibt und dann eine andere Person sie auslegt. Okay? Halleluja. Amen. Ich hoffe, ihr seid begeistert. Weil das Leben mit Gott ist abenteuerlich und wunderbar und macht Spaß und ist spannend. Und wir lernen neue Sachen mit Gott. Bist du froh? Auch ihr im Livestream, seid ihr froh, dass es nicht langweilig ist mit Gott? Sondern wir lernen immer wieder was Neues und ich glaube, wir hören neue Sachen auch. Ich habe dafür Glauben, dass jeder wirklich was echt von Gott empfängt und dass wir auferbaut werden als Schule hier durch das, was in Sprachenrede heute Abend weitergegeben wird. Also ich bin begeistert. Also tu jeden Zweifel weg. Oh, Hilfe, wenn das nicht klappt. Ja, also auch keine Verdammnis, ja. Aber erwarte. Du bist sein Liebling, dass du was wirklich von Gott empfängst und dass er zu dir spricht und es einfach, wenn es ein Gedanke ist oder ein Bibelvers, das ist gewaltig. Halleluja. Ein Lobpreis, den du empfängst zu Gott. Okay, also jetzt, genau, verteilt euch mal so ein bisschen, dass jeder wirklich in Freiheit oder also lauft oder sitzt. Nimm dir dein Handy oder schreib auf. Und ihr auch über Livestream. Genau, lauft herum oder findet einen guten Platz. Nee, schnappt euer Handy, schnappt was zum Aufschreiben. Ich brauche mich selber ja mein Handy schnappen. Ich stehe mal hin. Halleluja. Hat jeder seinen Platz gefunden? Ist jeder gemütlich? Halleluja. Dann machen wir es jetzt so im ersten Schritt, dass wir in Sprachen beten, okay? Wir beten in Sprachen, jeder Einzelne nicht unterhalten, sondern beten in Sprachen, bis ich Stopp sage. Und stopp. Und jetzt vertrauen wir dir, Herr, dass du uns eine Sprachenrede gibst und dann direkt die Auslegung. Wir preisen dich dafür. Und jetzt, genau, gib eine Sprachenrede, rede in Sprachen und so lange, genau, wie es geht und dann legst du direkt danach aus. Verstanden? Hat jeder etwas empfangen? Hast du etwas empfangen? Ein Impuls oder Lobpreis oder ein Bibelvers? Wer hat alles etwas empfangen gerade? Super. Mhm. Viele. Wie wäre es, wenn wir es noch eine zweite Runde machen? Okay, wir beten nochmal in Sprachen, dann stopp, genau, beten, dann reden wir kurz in Sprachen und dann legen wir aus. Okay? Genau. Wer hat den Unterschied gespürt zwischen Gebet und Reden in Sprachen? Mhm. Die meisten haben ja gespürt. Genau. Mhm. Und eins will ich noch wissen. Wer hat Lobpreis empfangen? Lobpreis zu Gott? Mhm. Einige, super. Wer hat einen Bibelvers empfangen? Mhm. Bibelvers. Und wer hat ein direktes prophetisches Wort empfangen? Mhm. Auch viele, super. Sehr, sehr gut, stark. Mhm. Ja, man geht auch beides, ne? Ja, genau, ja, mhm. Super. Sehr gut, das ist ganz klasse, Halleluja. Deshalb, weil es so schön war, machen wir noch mal eine Runde, okay? Also zuerst mal beten wir jetzt in Sprachen. Und stopp! Und jetzt preisen wir dich, Herr, dass wir jetzt eine Sprachenrede empfangen und die Auslegung. Danke, Herr, dafür. Genau, jetzt, genau. Rede in Sprachen und dann lege aus. Halleluja. Wer hat alles etwas empfangen von Gott? Super. Mhm. Wer hat Lobpreis empfangen? Mhm. Wer hat ein direktes Wort für sich empfangen? Prophetisch? Mhm. Genau. Wer hat einen Bibelvers empfangen? Und wer ist aufgebaut? Halleluja, Gott spricht zu uns. Juhu, wir sind seine Schafe. Wir hören seine Stimme. Halleluja. Und jetzt wollen wir zum nächsten Schritt übergehen. Und zwar, wir werden wieder alle in Sprachen beten. Dann werde ich Stopp sagen. Dann werden wir danken für eine Sprachenrede, die wir bekommen, die für uns alle ist. Und wenn du empfindest, du sollst hier vorgehen und die weitergeben, dann machst du das und die anderen mach dich gleichzeitig bereit, die auszulegen. Halleluja, so wie du deine auslegen kannst, kannst du auch eine andere auslegen. Halleluja, weil es ist im Geist. Okay, seid ihr bereit? Wir beten in Sprachen. Shola Barashe. Genau, über Livestream. Ihr könnt uns das gerne schicken über E-Mail. Halleluja. Und stopp. Und jetzt vertrauen wir dem Herrn für Sprachenrede. Halleluja. Sprachenrede. Und da möchte ich jetzt jemanden am Mikrofon gern hören. Gerne, trau dich und komm. Karabosi, kerebosi, katakatakataka, kerebosi, kataramosi, keteremosi, kata, hola karabosi, keterebosi, kata, posi, keterebosi, katarabosi, ketekete, hola katarabosi, keterebosi, katarabosi, kete, amosi, kerebosi, katakatakata. Wer hat eine Auslegung empfangen? Komm nach vorne, trau dich. Also ich habe es verstanden, dass er gesagt hat, die Ketten werden zerbrechen. Also die Ketten werden zerbrechen. Die Ketten. Ja. Amen. Die Ketten, die noch da sind, werden zerbrechen. Amen. Amen. Amen. Genau. Welche weitere Person möchte nach vorne kommen? Du gibst die Sprachenrede weiter. Aber stei besut kare banesh pesunta miar aideish oskemar bedush saban pechadelei vot keash. Amen. Also ich habe gehört, Herr, deine Gegenwart berührt mein Herz. Herr, deine Gegenwart erfüllt meinen Raum. Erfüllt den Raum. Herr, deine Gegenwart erfüllt den Raum. Preis. Super. Mhm. Okay. Wer kommt nach vorne? Erbauung der Gemeinde. Hier habe ich verstanden, hört auf mein Wort, auch wenn jetzt schwierige Zeiten sind, auch wenn Zeiten vielleicht kommen werden, wo ihr an irgendwas zweifelt, weil sie sich wahr anhört. Mhm. Aber hört nur auf mein Wort. Mhm. Okay. Lasst euch nicht in die Irre führen. Genau, jetzt brauchen wir wieder Sprachenrede. Genau. Go for it. Ist doch ganz einfach. Teko Sandro konje brashitje vosa nakore basando dobro genje deševja. Wer hat die Auslegung empfangen? Du hast Auslegung? Mit meinem Geist werdet ihr auf Schlangen treten und das Feuer von mir wird brennen. Amen. Mhm. Amen. Halleluja. Wer kommt nach vorne und gibt eine Sprachenrede weiter? Shokondo sokulia la condom tonondo sulia no condo sia leia no curia la condom tokudia leian. Wer hat die Auslegung? Der Heilige Geist ist ein Strom, der Heilige Geist ist ein Fluss. Spring hinein, fließ mit dem Strom, geh mit dem Strom, lass den Strom fließen. Halleluja. Wer möchte nach vorne kommen und weitergeben? Super. Shipuraso, Shipurasondo Masei, Giromando Sendore Barame, Socorosei, Paramando, Paramando Dei, Solo Beiudando. Ich bin heilig und mein Herz, also der Herz Gottes, redet zu uns in Liebe. Romantika, das ist, habe ich verstanden, Liebesbeziehung, genau wie wir zu uns haben. Genau, ein richtige, viele Liebe in deine Sprachengebet. Ja. Amen. Mal hier von dieser Seite brauchen wir noch mal wen. Trau dich. Kushandra basila boya la kastra mukuile bela bakora bashendria sura. Wer hat die Auslegung von Waltraud? Du gehst alle Zeit im Triumphzug und du freust dich alle Zeit über meinen Sieg. Ich bin der Sieger in deinem Leben. Ich bin der Sieger über alles. Eine Person machen wir noch. Wer kommt nach vorne? Deine Chance. Mal hier. Jemand? Goranjatskarajecha, aya konatisko, jachanatin, elechem, elechem, kuri, anatai, anatai. Auslegung? Siehe, ich bin der Herr, sollte mir irgendetwas unmöglich sein. Halleluja, wurdest du aufgebaut durch die Sprachenrede und die Auslegung. Ist es nicht wunderbar, es ist doch eine wunderbare Gabe. Und du, jeder Einzelne von uns, kann das zu Hause, kannst genau wie wir das hier gemacht haben, erst beten, dann stoppen, dann in Sprachen reden und dann auslegen. Kannst du genauso für dich zu Hause machen, weiter praktizieren und den Herrn so hören, jeden Tag. Halleluja, wunderbar, oder? Geben wir dem Herrn mal einen mächtigen Applaus. Juhu! Danke, Jesus. Halleluja. Und ich bin begeistert, weil doch ungefähr jeder, was heute Abend vom Herrn empfangen hat, sei es ein Lobpreis, sei es ein Bibelvers, sei es ein direktes Reden oder jetzt auch das Reden zu allen, damit die ganze Gemeinde und Schule aufgebaut wird. Und vielleicht haben ja auch noch ein paar da geschrieben, was sie auch empfangen haben. Halleluja, wir sind gespannt. Also seid mächtig gesegnet. Wir machen Pause bis um 9. Halleluja, dann kommt die zweite Stunde. Und vielleicht Amen. Noch eine kleine Ermutigung, bevor wir die Pause machen. Wenn du jetzt ist ja die Gabe auch aktiviert, also nutzt die Möglichkeit, wenn zum Beispiel hier in der Schule im Lobpreis, wenn du am Ende des Lobpreises merkst, da kommt etwas mit einer Sprachenrede auf mich, dann komm nach vorne, sag Bescheid, lass uns dem Raum geben, auch sonntags im Gottesdienst. Ja, wenn du eine Sprachenrede hast, gib dem Raum, komm nach vorne, sag Bescheid und dann geh ans Mikrofon, gib es weiter und dann vertrauen wir natürlich, dass dann auch eine Auslegung kommt. Wenn niemand kommt, um deine Sprachenrede auszulegen, dann musst du sie einfach dann noch auslegen. Aber lass uns dem Raum geben, weil es ist wichtig, dass es auch weiter praktiziert wird. Also denk dran, das ist eine Möglichkeit, wie Gott dich gebrauchen kann. Und die Sache ist die, das habt ihr vielleicht auch gemerkt, die Auferbauung liegt nicht nur in den Worten selber, sondern die Auferbauung liegt auch darin, dass du intuitiv spürst, ja, das passt. Das passt, das passt vom Spirit, das passt vom Herz, das passt vom Fluss her. Das, was ausgelegt wurde, passt zu dem, was vorher gesagt wurde. Und das gibt den besonderen, ich sage mal, glaubensauferbauenden Effekt bei der Gabe. Ja. Deswegen lass uns dem Raum geben, auch in unseren Gottesdiensten. Und ich glaube, sie wird sich noch weiterentwickeln, die Gabe, dass das auch noch mehr wird, dass noch mehr hervorkommt. Ja. Das glaube ich. Halleluja. Wie beim Sprachengebet. Am Anfang haben wir ja auch nur ein paar Silben gehabt und dann wurde es immer mehr. Und so glaube ich auch bei der Sprachenrede werden wir immer mehr bekommen und die Prophetie wird stärker werden. Das Reden wird länger werden auch. Genau. Amen. Genau. Halleluja. Vielleicht sollten wir es einfach auch nochmal in der Schule mit einem gewissen Abstand nochmal aktivieren und üben, weil das wird sich auch mehr entwickeln. Auch längere Sprachenreden. Ne? Bis hin zu einer Kurzpredigt, die eigentlich in Sprachenrede kommt. Ja, ja. Sowas gibt es auch, habe ich auch schon erlebt. Ja. Ja. Kurzpredigt in Sprachen und dann die Auslegung auf Deutsch. Ja. Mit Simultanübersetzung. Genau, das setzt man dann frei. Simultanübersetzung. Preis den Herrn. Halleluja. Super. Also, wie Irina sagte, bis um 9 ist Pause und dann seid wieder da zur zweiten Stunde. Da geht es um Befreiung vom Waisengeist. Also ganz, ganz wichtig, du willst ein Sohn, eine Tochter sein, die frei ist vom Waisengeist. Also sei dabei, auch hier über Livestream, komm zurück um 9 Uhr. Jetzt könnt ihr Pipi-Pause machen und dann 9 Uhr geht's weiter. Amen.